Live. Best of DJ Session 2025. Hier ist 1 Live und ihr hört gerade das Best of der DJ Session 2025. In dieser Stunde haben wir für euch 3 weitere absolute DJ Highlights, die wir euch dieses Jahr hier gespielt haben. Los geht's mit Ugel mit seinem Live Set aus dem High auf Ibiza. Viel Spaß damit. Session 2025 mit Ugel. Live von High Ibiza in unserem Best of der 1 Live DJ Session 2025. Er hat dieses Jahr auf der Insel seine Residency. Ugel presents Make the Girls Dance gespielt. Wir hören weiter rein. Als nächstes gibt es seinen Track Koge El Paso zusammen mit Diron und La Payara. Oh, Session 2025 mit DJ. Before we kick it, you gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, lick it. Eins live. Best of DJ Session 2025 mit Üzel. DJ Session 2025. Das war Üzel live von High Ibiza und wir sind noch lange nicht am Ende. Als nächstes haben wir niemand Geringeres als Chris Lake für euch. Viel Spaß jetzt mit Chris Lake. Bun. when you're blind. Beware, she's scheming. She'll make you think you're dreaming. You'll fall in love and you'll be screaming, demon. Poison. You never trust a big button to smile. Poison. She's dangerous. Yeah, baby, they in full effect. Yo, what's up to Ralph T and Johnny G? Yeah, and I can't forget about my boy D Brown. Yeah, the whole any crew. I'm live. Best of DJ Session 2025 mit Chris Lake. If I were you, I'd take them. Just don't stop. Lake in unserer ersten Ausgabe unseres Best-ofs der 1Live-DJ-Session. Für ihn war das Jahr 2025 ein ganz besonderes. Nach 20 Jahren im Business hat er endlich sein Debütalbum Chemistry released. Daraus spielt er euch jetzt seinen Track Psycho. Viel Spaß damit! Turn up the beat and make me go psycho. Turn up the beat and make me go psycho. turn up the beat and make me go psycho. Shit, will I pop that? Shit, will I pop that shit? DJ Session 2025. Willkommen zu unserem letzten Gast für heute. Hardwell ist am Start. Die niederländische EDM-Ikone heizt euch jetzt nochmal ordentlich ein. Los geht's mit We Live, We Die von Antoine Delvic und Dada Live. Viel Spaß damit. DJ Session 2025 mit Hardwell. Do you dream alone under the moon? Is it brighter, brighter when I'm with you? Is it afterglow strong enough to light this fire, fire? Can I? Mixed emotions are Session 2025 mit Hardwell. Das war die erste Ausgabe des Best of 2025 der 1Live DJ Session mit mir, Mokoi. Mit dabei waren James Hyde, Blondish, Armin van Buuren, Back to Back mit Arkwell sowie Michelle, Chris Lake und Hardwell in der 1Live App und auf 1Live.de findet ihr natürlich wie immer alles zum Nachhören und wir hören uns nächste Woche hier dann zum Best of 1Live DJ Session 2025 Teil 2. Bis dahin, macht's gut. Best-of DJ Session 2025 mit Hardwell. DJ Session 2025 mit Hardwell.